Ende der 80er Jahre kam die nächste Welle der Radiopiraterie. 1987 protestierte Radio Sozialfriedhof gegen die Privatisierung der verstaatlichten Industrie, die dazu führte, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren. Die Sendungen brachten Informationen zu den Studentinnen- und ArbeiterInnen-Streiks und ließen Betroffene zu Wort kommen. 1988 erregte die Waldheim-Affäre internationales Aufsehen. Es wurde bekannt, dass der österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim in seinen biografischen Angaben seine Tätigkeiten als Offizier der deutschen Wehrmacht von 1942 bis 1944 verschwiegen hatte. Seine Behauptung, er hätte damals nichts über die Verbrechen der nationalsozialistischen Machthaber gewusst, wurde als unglaubwürdig eingestuft. Radio Rücktritt forderte den Bundespräsidenten auf, sein Amt niederzulegen. Radio Widerstand machte in einer dreiteiligen Sendereihe im März 1988 den Anschluss an Nazi-Deutschland und die Widerstandsbewegung zum Thema. Georg Danzer dichtete dafür das Waldheim-Lied. Als Radio Widerstand von einem Dachboden direkt neben der Villa des Präsidenten in Döbling sendete, wurden zum ersten Mal Piraten und Piratinnen festgenommen und der Sender beschlagnahmt. 1989, in der Woche vor den Kärntner Landtagswahlen, meldete sich auf UKW 100,5 Radio UFO auf Slowenisch und Deutsch. Predstavlja Radio UFO, neodvisni oddajni objekt iz vesolja na valu 100,5. Prijazen je, prišel je z miroljubnim namenom. Das Radio UFO ist gelandet, das unabhängige Funkobjekt auf UKW 100,5. Es ist in freundschaftlicher, friedlicher Absicht gekommen. Schwerpunkte der Sendungen waren die allabendlichen Gesprächsrunden über Landwirtschaft und Regionalpolitik, die Situation der Medien, das Kärntner gesellschaftliche Klima, Zweisprachigkeit und multikulturelle Gesellschaft. Der Kärntner Dichter Janko Messner leitete eine Gesprächsrunde so ein. Du, Janko Messner, ultrasem levičarski baubau, baubau. Od pete pa do glave mož sem vas krval, krval. Hier Janko Messner, ein ultralinker Wawau, von Kopf bis Fuß bluttriefend. Versteckt eure Kinder, Kärntner und Kärntnerinnen, sonst werde ich aus ihnen gehörnte Teufel machen. Radio UFO setzte sich für die Rechte der slowenischen Minderheit in Kärnten ein und berichtete zum Beispiel darüber, welche Folgen die Einführung des getrennten Unterrichts für deutschsprachige und slowenischsprachige Kinder im zweisprachigen Gebiet hatte. Am Ende des Schuljahres 1987-88 hatte die Landesregierung beschlossen, in zwei Klassen Trennwände aufzustellen. Die Pädagogen der Schule, sämtliche Eltern, auch der gesamte Gemeinderat hat sich gegen die Aufstellung der Trennwände ausgesprochen. Nur es nützte nichts. Wie man aus verschiedenen Zeitungen entnehmen konnte, wurde der Gemeinderat unter Druck gestellt und alle Fraktionen außer der slowenischen Einheitsliste gaben dem Druck nach. Radio UFO sendete von der anderen Seite der Grenze, von einer Alm in der Nähe von Tarvisio in Italien. Ich bin der Christoph und ich habe soeben die Meldung erhalten von unseren Freunden auf dem Berg, die ja da die Ausstrahlung dieses Programms garantieren. Das sind 1800 Meter. Wo, sagen wir noch nicht genau, das überlassen wir den Spürnasen in Kärnten, die das ja sehr gerne herausfinden würden, wo das genau ist. Bitte, die Wette ist offen. Wir warten auf den Ersten, der uns das sagt, wo wir stecken. Auf jeden Fall, die Leute da oben sagen uns, dass wer hier Lampenfieber hat im Studio, könne doch hochkommen, um sich etwas abzukühlen. Die Temperatur wird sich jetzt schon wieder der 0-Grad-Grenze nähern. Zwei Jahre später, 1991, meldete sich in Wien Radio Boiler zu Wort. Haben Sie schon bemerkt? In der Nacht von gestern auf heute wurden mehrere hundert Wiener Straßen in Bundesheerweg umgetauft. Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg, Bundesheer weg. Allein im letzten Jahr mussten über 400 Menschen vor Gericht oder ins Gefängnis, weil sie angeblich Militärgesetze gebrochen haben. Am Telefon ist ein Offizier der Pressestelle Militärkommando Wien. Sie dürfen mir nicht glauben, dass wir da blutrünstig hinterher sind, hinter diesen Leuten in einem Auflauern auf allen Ecken und Enden. Dem Einzelnen ist es sicher wurscht. Aber hier geht es halt um staatliche Interessen und um die Allgemeinheit, ne? Weil wenn 95 oder 98% das machen, was der Staat von ihnen verlangt und die restlichen paar Prozent nicht, na, dann werden eben Maßnahmen gesetzt. Im selben Jahr funkten auch Radio Breifrei, Radio Hotzenplotz und der Schwulensender Radio Filzlaus. Journalisten und Journalistinnen hegten offenbar Sympathien für die Radiopiraten und Piratinnen. Die Tageszeitungen AZ und Standard brachten die Programmvorschau der illegalen Sender. In den Nachrichtensendungen des ORF war über die Piratinnenradios freilich nichts zu hören. Doch die Sendung Musicbox brachte sogar Ausschnitte aus deren Sendungen. Regine Wieser, die damals als Pressefotografin arbeitete, erzählt, wie sie zur Radiopiratin wurde. Ich habe als Pressefotografin gearbeitet, aber nur so nebenbei, neben meinem Studium, und bin dann von einer Redakteurin gefragt worden, ob ich mitkommen mag zu einem Interview mit den Radiopiraten in Wien. Eben, sie hat damals noch Radiopiraten gesagt gehabt. Und ja, ich habe gesagt, ja, sicher, macht Spaß, komme mit. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn die sozusagen im Untergrund arbeiten und nicht erwischt werden dürfen, wie kommen wir zu denen? Ja, sie hat da jemanden, der kennt wieder jemanden, und so über 10 Ecken. Dann war der Treffpunkt das Café Museum, das war in der Nähe eben von der TU. Und da haben wir eben den Tommy Madersbacher getroffen, und der hat uns dann zur TU mitgenommen, nach einem Gespräch zuerst im Kaffeehaus. Also entweder, ob wir überhaupt die sind, für die wir uns ausgegeben haben, oder was immer er gecheckt hat. Und dann sind wir eben auf die TU gekommen, sind immer hinter ihm hergetrabt, und es war halt recht, recht aufregend. Und dann das Interview auf der TU, auf der Fachschaft, wo eben von wo aus gesendet wurde auch. Das war dann eben auch sehr spannend. Und ich habe dann, nachdem er unterschiedliche Radios, da ist immer von Radios die Rede gewesen, also die waren immer so quasi autark tätig, zum Beispiel Radio Filzlaus oder so, uns erzählt hat, habe ich gesagt, ja, und was ist, gibt es da kein Frauenradio? Und dann hat er gemeint gehabt, nein. Und sag ich, nein, es gibt kein Frauenradio. Und dann hat er fast unwirsch gesagt, naja, bitte, aber ich meine, wenn du es willst, dann machen sie. Regine Wieser gründete darauf den Sender Sisters in Voice.